Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ich rede hier mit Anke Domscheit-Berg, die hier auf der Euvicon ist, und ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen zum Thema Wirtschaft, Europa. Ja, Anke, erzähl mal selber, wie kommt es, dass du bei der Euvicon zu Besuch bist und was hast du hier so erlebt? Ich finde halt Wirtschaft und Europa zwei ganz besonders wichtige Themen, mit denen man die Piraten ja gerade nicht assoziiert. Und da haben wir einfach Arbeitsbedarf, und ich wollte mich einmal informieren, was ist so der Stand der Dinge innerhalb der Piraten, welche Strömungen gibt es da, und andererseits wollte ich mich aber auch selber einbringen, hatte mir vorher gerade zum Grundsatzprogramm Wirtschaft, das ist das Themenfeld, das mich am meisten interessiert hat, vorher auch etwas informiert, habe selber einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ich habe europäische Betriebswirtschaft und internationale Betriebswirtschaft studiert mit Fächerschwerpunkt Volkswirtschaft. Das heißt, ich verstehe dann im Prinzip auch so bestimmte Zusammenhänge von Geldmenge und Inflation und Arbeitslosigkeit und alles sowas. Und auch wenn ich jetzt im klassischen BWL-Sinne das als Arbeit nicht weiter verfolge, sondern mein fachlicher Schwerpunkt ist ja Open Government, Verwaltung und Politik transparenter, offener und partizipativer zu machen, habe ich ja trotzdem diesen Hintergrund. Deswegen ist es mir ein ganz wichtiges Thema, und meine Erwartung war hier auf der Euvicon zu sehen, was ist da der piratische Stand der Dinge. Das heißt, du hast deine Schwerpunkte hier in der Arbeit an den einzelnen Anträgen oder in den Barcamps, in den Slots, dann auch dahingehend ausgemacht und hast da hier Vorträge gehalten, beziehungsweise hast mitgearbeitet. Ja, ich habe mitgearbeitet an der Antragsdiskussion zum Grundsatzprogramm. Da fand ich einen dieser Anträge zum Beispiel ganz toll, aber es gab sehr viel Diskussion dazu, weil natürlich nicht jeder das genauso sieht wie ich, sondern andere fanden andere Sachen ganz toll. Dann wurde diskutiert, wie kann man was vielleicht konsolidieren? Soll man viele Module oder wenig drin haben? Wie high level soll es sein? Also das war eine äußerst spannende Diskussion. Ich habe dann aber auch selber das Bedürfnis gehabt, im Rahmen des Barcamps, es gab ja auch freie Zeitabschnitte, wo man Barcamp-Sessions machen konnte. Mir fehlte ein bestimmtes Thema und ich hatte das Bedürfnis, das irgendwie selber abzudecken, und habe im Prinzip gestern am ersten Tag der Euvicon entschieden, dass ich heute dazu eine Session anbiete. Das habe ich auch gemacht. Die war gut besucht, ist wunderbar gelaufen. Es gab auch da eine sehr lebendige Diskussion, und das war für mich die äußerst spannende Verbindung zwischen Umweltfragen, zwischen Fragen der Wirtschaftspolitik, aber auch der Zukunftsausrichtung im Prinzip für die ganze Gesellschaft. Wo soll es hingehen? Mein Hintergrund ist ja so ein bisschen grün gefärbt, was das Politische angeht. Deswegen sind mir die Umweltthemen sehr wichtig. Aber ich sehe die halt extrem eng verzahnt mit Wirtschaft. Und das war mir noch nicht deutlich genug. Und ich habe eine Session angeboten zum Thema Dritte industrielle Revolution. Geht zurück auf eine Theorie, ein Buch, das Jeremy Rifkin ausgearbeitet hat. Den gibt's auch auf Twitter, Jeremy Rifkin. Und da geht es im Prinzip darum, dass man ähnlich wie das Internet dezentral Menschen miteinander verbinden kann, eine Art Energie-Internet oder Intergrid aufbaut, und dass man das Ganze mit 100% erneuerbaren Energien macht. Und dass auch in der Vergangenheit die Kombination aus einer neuen Kommunikationstechnologie und einer neuen Energietechnologie, dass das große industrielle Revolutionen hervorgebracht hat. Und davon gab es schon zwei. Der erste war die Verbindung von Druckmaschinen mit Dampfmaschinen. Das gab dann die klassische Textilfabriken in Manchester-artige industrielle Revolution, kennen wir alle. Die zweite ist quasi das Carbon Age, das Ölzeitalter, das Zeitalter der fossilen Energien, das einherging, das sozusagen der Energieteil und der Kommunikationsteil, es ging einher mit Telefonen, Einführungen, Erfindungen, mit Fernsehen, mit Radio, mit Fax, das ist die elektrische Kommunikation. Und diese Kombination wieder von neuer Kommunikationstechnologie mit neuer Energietechnologie brachte die zweite industrielle Revolution hervor. Aber so eine industrielle Revolution ist im Prinzip wie eine gaußsche Glockenkurve. Das steigt dramatisch an, da gibt es viele Jobs, neue Erfindungen, die Effizienzkurve ist total hoch, aber irgendwann ist der Peak und dann geht's wieder bergab. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir diese ganzen Krisen erleben, die Ölpreise steigen, weil dieses Zeitalter einfach an seinem Ende angekommen ist. Und wir müssen uns systematisch damit befassen, wie sieht jetzt diese dritte industrielle Revolution aus? Und da haben wir als neue Kommunikationstechnologie das Internet und als neue Energietechnologie haben wir die erneuerbaren Energien in einem dezentralen Netz, in dem jedes Haus, jedes Auto, alles gleichzeitig Energieerzeuger und Verbraucher sein kann und miteinander vernetzt ist. Und das, finde ich, passt hervorragend zu Piratenwirtschaftspolitik. Es hat Auswirkungen darauf, was subventioniert man nicht, was reguliert man nicht. Und da würde ich mir noch eine etwas klarere Ausrichtung unserer Politik wünschen. Aber dafür ist ja auch noch Zeit. Da schließt sich ja dann auch der Kreis zu Europa. Wir haben ja mitunter auch Programmpunkte, die wir auf dem nächsten Bundesparteitag einreichen wollen, zum Thema Europa. Das Hauptthema ist da erstmal auch zu sagen, dass es keine Außenpolitik mehr ist, Europa, sondern eben Europapolitik. Inwieweit würdest du dich für eine gemeinsame europäische Politik engagieren, wenn du denn in den Bundestag gewählt worden werden würdest? Also ich bin ein extrem großer Fan von Europa. Ich bin in der DDR sozialisiert, mit Mauern aufgewachsen und mit Einschränkungen von nicht nur Redefreiheiten, sondern auch Reisefreiheiten. Ich konnte nicht irgendwo hinziehen und in einem anderen Land arbeiten. Das ging halt alles nicht. Und ich finde es vielleicht auch deshalb ganz besonders faszinierend, dass ich heute in alle möglichen Länder so reisen kann und dort leben und arbeiten, als wäre es mein eigenes. Solange ich da die Sprache spreche, manchmal brauche ich nicht mal das, ist das halt ganz toll. Insofern alles, was Europa stärker macht und zusammenbringt und das Gemeinsame hervorkehrt, würde meine Unterstützung finden. Ich glaube auch, als Mensch, der ja im Internet und mit dem Internet lebt, wer sich damit wirklich intensiv befasst, muss irgendwann verstehen, dass nationale Grenzen eigentlich ein Konstrukt der Vergangenheit sind. Auch die Internetgesellschaft kennt das nicht. Wenn ich einen Blogpost oder einen Tweet lese, ich habe keine Ahnung oft, wo der herkommt, wo der Mensch lebt, der das getwittert hat und ob er da geboren ist oder nur hingezogen, ist mir auch egal, weil mir geht's ja da um den Inhalt, um irgendwelche Beziehungen, die sich da entstehen können. Der Rest ist mir eigentlich egal. Und um vielleicht nochmal mein altes Thema anzuknüpfen, das ich eben beschrieben habe mit der dritten industriellen Revolution, weltweit ist keine Region der ganzen Welt schon so stark, wenn auch immer noch am Anfang, auf dieses Thema ausgerichtet wie Europa. Schon 2008 hat das Europäische Parlament beschlossen, den Weg der dritten industriellen Revolution im Sinne von Jeremy Rifkin zu verfolgen. Allein in die Entwicklung neuer Speichertechnologien auf der Basis von Hydrogen hat die EU über 8 Milliarden Euro investiert. Das ist genau eines von diesen Dingen, die man tun muss, um diesen Weg zu beschleunigen. Da sind wir als Europa besser aufgestellt als alle anderen Regionen dieser Welt. Darauf können wir auch stolz sein und immer nicht nur auf die Krisen gucken. Und es wäre natürlich auch eine Wirtschaftsperspektive, die mindestens für die nächsten 50 Jahre nachhaltig ist und allen Ländern in Europa große Chancen bietet. Und das geht nur miteinander und nicht gegeneinander, indem man auf irgendwelche Länder mit Fingern zeigt, nur weil wir zum Beispiel dahin Güter exportieren und damit auch Arbeitslosigkeit woanders eher entsteht als bei uns. Ja. Das ist ja ein Stichwort, was hier auf der EUVICON auch sehr kontrovers zum Teil auch diskutiert wurde. Was hat dir die EUVICON gebracht und was hattest du erwartet, was hat deine Erwartung erfüllt, was hat sie nicht erfüllt? Wie ist dein Fazit nach diesen doch sehr intensiven Stunden hier? Ich wollte mich insbesondere vernetzen mit den Piraten und Piratinnen, die am Thema Wirtschaft und Europa arbeiten. Ich wusste, da gibt es diese AGs, aber ich bin in anderen AGs engagiert und man kann sich nicht in jedem Interessensfeld selber so aktiv einbringen, wie es eine AG-Arbeit erfordert. Deswegen kannte ich die vorher nicht, aber ich hatte das Interesse, wollte die hier treffen, mich mit denen austauschen, aber auch ein Gefühl dafür kriegen, bei aller Vielfalt, die Piraten haben, wie die Bandbreite denn ist für bestimmte Themen. Und wenn wir jetzt von Europa sprechen, die ist ja schon ziemlich groß. Manche wollen Europa quasi wie ein Land, quasi wie Deutschland mit einzelnen Bundesländern, nur auf europäischer Ebene, also eine deutliche Stärkung noch des europäischen Gedankens. Andere wollen eher das Runterbrechen noch auf irgendwelche kleinen Regionen, die das aber auch alle selber definieren dürfen, welche Regionen sie sind. Da gibt's schon sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und diese Bandbreite zu verstehen, von wo bis wo reicht das? Wo liegen aber auch Schwerpunkte? Manchmal sind es ja mehr so Einzelmeinungen. Das fand ich wichtig zu verstehen. Und was ich auch verstehen wollte, ist, sind wirklich die Piraten, weil mir das so wichtig ist, stehen die hinter Europa? Oder gibt es da eine von mir noch nicht wahrgenommene, vielleicht 30-prozentige Anteilschaft von Piraten, die sagen, nee, wollen wir nicht, schaffen wir lieber ab und lass uns mal wieder irgendwie diese Grenzen bauen. Und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich davon keinen einzigen gehört habe, sondern dass es ein ganz klares Bekenntnis, egal wie die präzise Vorstellung von Europa in 50 Jahren sich unterscheiden mag, aber es gab ein einheitliches, präzises Bekenntnis von jedem Piraten und jeder Piratin, die ich hier gehört habe, für Europa, zu Europa. Und da werde ich deutlich ruhiger nach Hause fahren. Das ist, war meine Hoffnung, dass das so ist. Aber ich konnte es ja nicht wissen. Bei Piraten ist ja viel Vielfalt möglich. Und das finde ich ganz toll, dass das so ist. Ich habe aber auch festgestellt, dass wir viele Anträge haben, viele, die sich ein bisschen ähnlich sind, wo es dann schwer ist, einen Konsens zu finden. Alle Gruppen, die die erarbeitet haben, hängen an ihrem Antrag. Zusammenleben ist schwierig manchmal, meistens unmöglich. Man müsste sich dann entweder für den einen oder den anderen entscheiden. Und da gibt's wie immer viel Diskussion und Reibungen. Und was halt klar geworden ist, es ist nicht so, dass man zwei Tage herfährt. Und auch wenn es lauter Leute sind, die sich für Wirtschaft interessieren und da schon drinne sind in dem Thema, dass man zwei Tage wild arbeitet und dann ist man quasi fertig für den Parteitag in Bochum und kann dann nur noch das Ärmchen heben an einer Stelle. So ist es halt nicht, sondern es wurde klar, okay, zwei Tage viel gearbeitet, aber jetzt ist noch, will gar nicht sagen noch viel mehr, aber vielleicht sogar noch viel mehr Arbeit übrig, weil auch wieder Ideen für neue Anträge hier geboren worden sind, weil auch die Gaps sichtbar wurden. Also vielleicht schreibe ich noch einen mit anderen Leuten zum Thema dritte industrielle Revolution und wie sich das in unserer Wirtschaftspolitik widerspiegeln sollte. Da gab es etliche Interessenten, die da mitmachen wollten. Das wäre so einer von denen, die hier geboren worden sind und praktisch dann noch mehr Arbeit produzieren. Also wie immer, wir haben einiges geschafft, aber wir haben noch sehr viel zu tun. Wie ist dein Gesamtfazit? Wie war die Verpflegung? Wie war die Orga? Wie hat es dir hier gefallen? Hast du dich wohlgefühlt? Also ich war schon mal für eine Piratenveranstaltung hier im Unperfekthaus und ich finde, das ist die genialste Location, die es dafür gibt. Ich würde mir als Nordbrandenburgerin, die in der Pampa lebt, zwar wünschen, dass nicht alles irgendwie in NRW stattfindet, wo man so unendlich weit fahren muss und die Tickets auch mal viel Geld kosten, aber die Location für sich alleine betrachtet ist einfach großartig. Also die vielen unterschiedlichen Räume, das so offene, kreative Ambiente, das überträgt sich ja. Wir sitzen hier gerade in so einem Atelier in der Werkstatt, da hängen Werkzeuge an der Wand und Kunstwerke hängen von der Decke runter. Das regt ja an. Also so eine anregende, offene Atmosphäre, die macht auch selber kreativer und offener. Und das konnte man schon spüren. Das Essen ist sowieso toll, reichhaltig, ganz viel auch so Salate und Gemüse, da stehe ich halt drauf. Aber die Fleischfresser fanden auch genug Auswahl. Dieses Flatrate-Prinzip, dass den ganzen Tag da was steht und man kann sich jederzeit was zu essen und zu trinken. Das fand ich auch super. Das ist total toll und kommt eben auch unserer jetzt nicht so restriktiven Arbeitsstruktur entgegen. Ich will nicht eine Agenda haben, wo man dann genau von 12.30 Uhr bis 13.25 Uhr was essen darf und vorher und nachher ist alles weggeräumt. Sondern wenn wir gerade am Diskutieren sind, machen wir halt länger und dann machen wir die Pause später und dann ist immer noch was zu essen da. Das wollte ich gerade sagen, da kommt dann eben der Socializing-Aspekt auch nicht zu kurz. Nee. Das war total großartig. Also mit das Schönste, was ich mit nach Hause nehme, und das war aber fast bei allen Piratenveranstaltungen so, sind die Gespräche, die man zwischendurch und danach und davor an irgendwelchen, es gibt so viele Hangout-Plätze, wo man sich hinsetzen und miteinander reden kann, die man da führt. Also das ist echt toll. Und da habe ich mit ganz vielen Leuten gesprochen, die weder in meinem Workshop waren, noch war ich bei denen im Workshop, sondern das waren so zufällige Mischungen, die am Tisch entstanden, die einfach großartig waren. Da denke ich immer, ist einfach eine geile Partei. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.